machen Sie den Sprung mit. Den Sprung aus der Weihe und Würde der orthodoxen Kirchen auf die Straßen unserer europäischen Großstädte. Sie kennen die uniformierten Leute, die sich vorgenommen haben, die Menschen auf den Straßen mit ihren Liedern für das Evangelium zu interessieren. Sie kennen die Mandolinen und Strohhüte der Heilsarmee. Wenn wir ihnen begegnen, sind wir von ihrem Auftreten meist etwas befremdet. Das darf uns aber nicht daran hindern, den Hintergrund zu erkennen. Den unerhörten Mut, der sich dem Spott und dem Lächeln aussetzt, um, ob das jemand lächerlich vorkommt oder nicht, an der windigsten Ecke von Jesus zu singen. Alle Leichtigkeit im Dreivierteltakt ist weggebrannt von der strengen Bereitschaft zur Unterwerfung, wenn die Mönche der Bruderschaft von Thésée ihre Lieder anstimmen. Sie kommen aus der protestantischen Tradition Frankreichs. Sie singen die Psalmen des Alten Testaments, wie ihre Väter, die Hugenotten, in strenger Bereitschaft bei ihren geheimen Gottesdiensten die Psalmen gesungen haben. Die Brüder von Thésée tun es in einer neuen, gegenwartsnahen Weise. Der 121. Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur qui a fait. Le gardien.